Kind, wo bist du hingewiesen? Kind, sage uns nie nach meiner Mutter Schwester, wie viel ist Kind, was gaben sie dir zu essen? Kind, sage uns nie eine Brühe mit Pfeffer, wie viel ist Kind, Kind, was gaben sie dir zu trinken? Kind, Kind, sage uns nie. Das ist was.